18. Kapitel: Die revolutionäre Großmaurerei in Ungarn. Höchst auffällig ist das starke Anwachsen der ungarischen Freimaurerei während des Weltkrieges. Die symbolische Großloge von Ungarn zählte Ende 1913, also vor Ausbruch des Krieges, 91 Logen mit 6526 Brüdern. Ende 1917 dagegen 102 Logen und 14 Kränzchen mit 7447 Freimaurern. Das ist ein Zuwachs von 12 bzw. 13%, eine Steigerung, die in Europa nur von der englischen und spanischen Großloge und sonst noch von der amerikanischen Freimaurerei übertroffen wird. Welche Schlüsse darf man daraus ziehen? Wären die ungarischen Freimaurer je eine verlässliche Stütze des Reiches gewesen, so könnte man daraus folgern, dass es ihnen um die Erhaltung des Staates zu tun war. So aber war es, um mit Metterling zu sprechen, eine Anspannung aller zerstörenden Kräfte bis zum Übermaß. Und die Zerstörung ist, wie wir sehen, ja auch vortrefflich gelungen. Dabei darf man nicht vergessen, dass diese 7447 Brüder nur die Zahl der wirklich tätigen Mitglieder darstellen. In früheren Jahren wurde der Unterschied deutlich hervorgehoben. So gab es im Jahre 1878 in Ungarn insgesamt 7341 Brüder, von denen 2781 als ausübende, tätige Mitglieder angeführt erscheinen. Im Jahre 1896 werden bloß 2805 Brüder ausgewiesen, das heißt, die Zahl der eingetragenen und verpflichteten Mitglieder wird überhaupt nicht mehr angegeben, sondern bloß die jener Brüder, welche wirkliche Logenarbeit verrichten. Legt man, um die richtige Zahl von heute zu erfahren, das damalige Verhältnis zugrunde, so würde also die symbolische Großloge von Ungarn einen Mitgliederstand von etwa 20.000 umfassen. Der durchaus revolutionäre Charakter der Freimaurerei geht insbesondere aus ihrem Verhalten gegenüber den Führern der ungarischen Revolution vom Jahre 1848 hervor, gegenüber den Brüdern Kossuth, Klapka, Pulski und so weiter. Da könnte man nun freilich einwenden, dass es damals eine organisierte Freimaurerei in Ungarn noch gar nicht gegeben hat und dass die äußerst geheime Loge, die der Musikalienhändler Thomas in Pest gründen wollte, erst am 24. August 1848 ins Leben getreten ist, nämlich die Loge zur Morgenröte des höheren Lichts. Kossuth sollte ihr erst beitreten. Zugegeben. Dessen ungeachtet bleibt aber die Tatsache bestehen, dass die Führer der Revolution mit den ausländischen Logen in engster Verbindung standen, von dort Unterstützung erhielten und nach der gewaltsamen Niederschlagung der ganzen Bewegung im Ausland Schutz und Deckung fanden. Kossuth wurde im Februar 1852 in Cincinnati in Amerika in den Freimaurerbund aufgenommen. Desgleichen Graf Gregor Bethlen und Paul Heinig. Graf Julius Andrassy wurde am 24. April 1854 Mitglied der Pariser Loge Mont Sinai. Georg Klapka erhielt in der Turiner Loge Dante Alighieri das Licht. Der Bischof Hyacinth Ronay wurde in London Bischof Michael Hofrat in der Schweiz zum Freimaurer gemacht. Überhaupt gab es damals kaum einen der bedeutenderen ungarischen Verschwörer, der nicht im Ausland, sei es nun in Amerika oder England, in Frankreich, Italien oder in der Schweiz, von einer Freimaurerloge gedeckt worden wäre. Das ist dem Kenner der Verhältnisse nichts Auffälliges, nichts Neues. Aufruhr und Empörung sind keine maurerischen Vergehen. Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heilige Pflicht. Ein Freimaurer kann, ohne sich eines Verbrechens schuldig zu machen, kühn einen Schlag gegen die Tyrannei führen, sich mit anderen zu einer Verschwörung verbinden und dabei auch Mittel anwenden, die an sich verwerflich wären. Derlei Aussprüche sind in der freimaurerischen Literatur nichts Seltenes. Man begegnet ihnen sozusagen auf Schritt und Tritt. Doch kehren wir zu unserem Ausgangspunkt der ungarischen Bewegung des Jahres 1848 wieder zurück. Ungarns Krone wurde damals im Namen Kossuths durch die beiden Grafen Sehertos und Stefan Esterhazy dem Herzog von Leuchtenberg angetragen. Da aber General Görgey bei Villagos von den kaiserlichen Truppen geschlagen sich zur Übergabe entschließen musste, kam es nicht dazu. Kossuth aber und General Thür waren nach Turin übersiedelt, wo sie an den Arbeiten der Logen Ausonia teilnahmen. Er war in ständiger Verbindung mit den Brüdern Mazzini und Garibaldi. Das war nun erst die richtige Verbindung. Krieg gegen Österreich, Krieg den Barbaren, Österreich muss verschwinden. Das sind Wendungen, wie sie Mazzini ungezählte Male in seinen Werken gebraucht. Äußerungen eines Hasses, der sich mit dem eines Kossuth vollständig deckt. Die österreichischen Staatsmänner waren den Führern des Geheimbundes in keiner Weise gewachsen. Durch Vermittlung eines Freimaurers, des Prinzen Jérôme Bonaparte, trat Kossuth im Mai 1859 auch mit dem Kaiser Napoleon III. In Verbindung, wie uns der Freimaurer Abbasi in seinen Beiträgen zu einer Geschichte der ungarisch-italienischen Legion berichtet. Napoleon war bereit, ein Hilfskorps von 20.000 Mann für einen Einbruch nach Ungarn zur Verfügung zu stellen, wogegen die Brüder Kossuth, Klapka und Graf Ladislaus Teleki in Genua ein ungarisches Nationalkomitee bilden sollten, um in Piemont ein ungarisches Heer aus Deserteuren zusammenzustellen. Der Aufruf hierzu erfolgte am 20. Mai 1859 von Genua aus. Honved-Offiziere strömten von allen Seiten zusammen, aber das ungarische Heer bestand am 1. Juni 1859 aus einem einzigen Mann. Die Brüder schämten sich ihres Misserfolges und gingen auseinander. Graf Gregor Bethlen auf das Schlachtfeld, Graf Alexander Teleki und General Thür zu Garibaldi, Klapka und Pulski blieben in Turin. Dann kam man auf einen ganz neuen Einfall. Man reihte einfach die gefangenen kaiserlichen Soldaten ein und auf diesem völkerrechtlich durchaus nicht einwandfreien Wege brachte man es schließlich auf 4.000 Mann, über welche dann Bruder Kossuth, der eben aus London zurückgekehrt war, eine Heerschau abhielt. Bald darauf kam es zum Frieden von Villafranca.